großes Wunderwerk der sieben Tage, Welt, sei uns gegrüßt. Das tönt nach einem großen Herrn. Kommt jetzt der Meister? Schweig und warte. Ist der Schleicher auch da? Das ist eine sonderliche Zusammenkunft. Wo du bist, da ist auch ihm Zutritt gegeben. Er ist nahe verwandt mit dir, so wie der, der hinter dir steht. Von wo kommt er? Ich sehe ringsum nichts. Schau nach oben. Und wenn du siehst, dann fall in die Knie. Meister, was befiehlst du mir, deiner Magd? Ein Fest und Schauspiel will ich mir bereiten. Dazu die Bühne heiß ich dich aufschlagen. Steh auf und fang an. Von welchem Geheimnis redet der Meister da? Von dem Menschen rede ich. Deinem Gast. Die Menschen? An den Käfern willst du dich ergetzen? Wie Ameisen laufen sie hin und her, vorwärts und rückwärts, bauen Städte, gründen Reiche, zerstören's wieder, lassen keinen Stein auf dem anderen. In einem Schwarm Wespen ist mehr Verstand als in denen. In dem, worin du sie nicht fassest, ist ihr Großes. Denn wisse, nach meinem Ebenbilde hab ich sie geschaffen. Ho, Herr! Der Mensch ist mein Werkstück, wenn auch das ansehnlichste nicht. Was an ihm taugt, hab ich ihm mitgegeben. Zähm deinen Mund, Heidenweib. Hat der Herr dich nicht schon einmal ersäuft? Und als du dem Untergang nah warst, einen neuen Weltstand über dich aufgehen lassen? Ich sehe, es wird hier ein Hofgericht gehalten und dabei geht es streng her über ein armes Weib, das eine schwere Zunge hat. Ich meine, mit Erlaubnis, dass sie ein Anwalt gebührt. Ich bin Doktor der Logik, aber auch in rechtlichen Sachen sehr erfahren. Genug. Der Menschen Tun und Treiben ist mir zum Schauspiel würdig. Welt, bau uns die Bühne her und lass das Spiel anheben. Wie denn? Wie meint ihr das? Eine Schar ungeborener Seelen ist auf dem Weg hierher. Bekleide du sie mit Leibern, dann wird er, jeder von ihnen, ein Geschick zuteilen. Erlaubt der Herr mir eine Frage. Wie kann ein Schauspiel den ergetzen, der es vorbestimmt hat? Anfang und Ende bis aufs I-Tüpfel. Will der Herr sich selber vorspielen, mit Puppen, die an Drähten hängen, an seinen Fingern? Wahl ist ihnen gegeben zwischen Gut und Böse. Tust du, als wissest du das nicht? Einbläser du von Evas Zeiten her. Kleider her, Kleider machen Leute. Das ist, was der gnädige Herr hat sagen wollen. Die schaffe ich hier mit einem Wink. Dergleichen habe ich immer bereit. Der den König spielt, wird seine Krone von mir empfangen. Der Bauer, seinen Spaten. Da sind geistliche Kutten, Hofkleider, Bettlersfetzen, 10-mal geflickt. Soll ich sie einkleiden, kunterbunt? Seine Rolle teile ich einem jeden zu. Wie es der Rolle gemäß ist, so kleide du ihn an. Da werden etliche die kleinen Rollen haben. Herr, die werden nicht weggehen wollen von der Bühne. Es wird hart werden, sie zum Abgehen zu bringen. Soweit kenne ich die Menschen. Gut erinnert. So heiße ich den, der hinter dir steht. Hey, Tod, Herr Kämmerer. Man redet euer Gnaden an. Den heiße ich Spielmeister sein. Wen du abrufst, der wird von der Bühne treten und nicht wieder hinauf. Dafür sorgst du mir. Eine schlechte Rolle spielt uns keiner, auch wenn sie lang ist. Meister, eine undankbare Rolle wird mir jeder vor die Füße schmeißen und mich eine Schinderin, eine böse Stiefmutter und was noch für Namen nennen. Wer heißt im Voraus wissen, was eine schlechte Rolle ist? Was eine gute? Das weiß wohl jeder, der Geschriebenes lesen kann. Viel befehlen, anschaffen, gut leben, andere seine Macht fühlen lassen. Das ist eine gute Rolle. Stöße und Püffe hinnehmen, sich ducken, den Mund halten, wenn andere reden, das ist eine schlechte Rolle. So halten es die Menschen von Adams Zeiten her. So halten sie es, töricht. Und darum sollst du sie weisen. Wie denn, wenn ich selber besser nicht weiß? Bist du so schwer von Begriffen? Nicht um seiner Rolle willen mag er den Bettelstab oder des Königs Schwert in Händen gehalten haben, sondern um dessen Willen, was er aus seiner Rolle gemacht hat, werden einer oder etliche vor des Meisters Tisch gerufen werden. Aber einen Stümper sieht sein Herr ungnädig an. Und es gibt kein Ausbesser nachher, wenn einer sein Spiel vertan hat. Es ist uns weder der Name von dem Stück gesagt worden, noch der Vorgang. Nicht einmal so im Gröbsten wie bei einem Stegreifspiel. Den Namen des Spiels sage ich euch an. Tuet recht. Gott über euch. Habt ihr es vernommen? Zweimal sogar. Wir sind aber davon nicht klüger geworden. Von dem Gang der Handlung hat man uns kein Wort gesagt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und aber deinen Gott, den sollst du lieben über alles. Das ist es, was das Spiel enthalten soll. Es ist das gleiche wie der Titel. Tuet recht, Gott über euch. Tuet recht, Gott über euch. Da kommen ja die Schauspieler. Ganz langsam anmarschiert. Euch leiblose Seelen mit meinem Auge zu unterscheiden, lehrte mich der Meister. So rufe ich euch auf. Ihr seid auserlesen, vor ihm zu spielen. Du empfange des Königs Rolle. Kron und Mantel dem, das Schwert mit dem goldenen Griff. Du spiele die Weisheit. Die Weisheit wird von einer Nonne dargestellt, ein Habit her, ein Zingolum. Du bist der Bauer. Vorwärts! Dem Bauern grobe Schuh, ein grobes Gewand, einen Spaten. Vorwärts! Du sollst die Schönheit spielen. Du sollst der Reiche sein und du der Bettler. Da nimm die Rolle wieder, die mir zugeteilt ist. Ein anderer mag das spielen, ich nicht. Ich nicht! Was heißt das? Was schreist du, ich nicht? Diese Rolle spiele ich nicht. Dieses Gewand ziehe ich nicht an. Na, das wäre eine neue Mode. Oder ist da vielleicht ein Irrtum passiert? Rolle der Bettler, in Klammern ein unglücklicher Mensch. Gewand des Bettlers muss vollständig entsprechend, sehr bettelhaft. Da ist alles in Ordnung. Was will der Schauspieler? Worüber beschwert er sich? Das sind schwierige Leute. Dir sage ich nein. Lieber ungeboren dahin. Tot sein und bleiben. Was zürnt der Ungeborene so? Versteht ihn einer? Wie halt die Rollen ausgeteilt sind, das kann er nicht verschmerzen. Da, das soll ein Leben sein? Das da eines Lebens Anfang? Eine Jugend das? Das eines Mannes Lebenszeit? Not und Qual, Qual und Not. Spott und Hohn, Einsamkeit, eine Hölle. Da stöhne ich in Verlassenheit. Da haus ich unter einer Brücke, zehre von dem, was Ratten nicht mehr wollen. Da schrei ich in Herzensangst und sie zucken die Achseln. Da, verlassen wie kein Hund, raff ich mich noch einmal auf und lebe. Lebe noch immer, ich rede fast nichts mehr. Da singe ich Lieder. Ahnst du, was das für Lieder sein werden, die da mein Mund singen wird? Und? Was noch? Das soll mein Gewand sein. Ein verhaderter Fetzen, stinkend. Darin soll ich leben und sterben. Bist du so feige Menschenseele? Geh mir aus den Augen. Ich mag kein feiges Geschöpf sehen. Das letzte meiner Tiere steht tapfer in dem Kampf, in den ich es hineingestellt habe. Du willst nicht einmal im Spiel den schlechten Part auf dich nehmen? Zieh dich an, oder ich muss meine Knechte rufen, damit wir anfangen. Feige Leute sind uns ein Ekel. Hast du nie etwas von einer Sache reden gehört, die man Mut nennt? Das war schon den Römern bekannt. Knechte, kleidet ihn in seine Spieltracht. Es ist Zeit, dass wir anfangen. Diese Jammerrolle spiele ich nicht. Und ein anderer soll sie auch nicht spielen. Bravo, gesprochen wie ein Mann. Ich erhebe für diese Seele den Anspruch auf natürliche Gleichheit des Schicksals. Es ist genug Zeit vertan. Angezogen den Mann und hinaus auf die Bühne. Wenn er dort steht, wird er sich hineinfinden ins Spiel. Ich tue Einspruch. Ich protestiere gegen Vergewaltigung. Es ist eh und immer geklagt worden, dass eine blinde und tyrannische Gewalt über den Menschen geschaltet hat. Schon im Mutterleib. Von zweien Zwillingen, ungeboren beide, unschuldig beide, im Voraus den Jakob begnadet, den Esau verworfen. Soll in unserer erleuchteten Zeit dergleichen Willkür fortrasen? Nein! Sehe, die Herrschaft schickt einen Boten. Es wird auf einen Ausgleich herausgehen. Der junge Mann hat das Wort. Wir sind begierig. Zu dir rede ich nicht. Was hältst du uns auf, unbotmäßige Seele? Die anderen sind schon gekleidet. Das Spiel soll anfangen. Die Rolle ist verflucht. Lass. Menschenhände zerreißen kein Pergament, das von dort herkommt. Nicht daran denken, dass einer sollte verdammt sein, so zu leben. Tapfere Seele, ich weiß. Nicht, dass du leiden sollst, für eines Spieles kurze Stunde schaudert dich. Dich schaudert, die Finsternis zu erkennen, in der Adams Kinder hausen. Es sind welche im Spiel, in deren Hand ist Macht gelegt. Es gibt Herren und Knechte. Wer teilt's aus? Das Glück? Gib mir eine Rolle, in der Freiheit ist so viel, wie einer braucht, um nicht zu ersticken. Oder lass mich heraus aus dem Spiel. Wer Freiheit hat und ist ihrer würdig, der erkennt, welche Frucht sie bringt. Die Frucht der Freiheit ist, das Rechte zu tun. Betrüg mich nicht! Nein, du betrügst mich nicht. So erbarmt euch. Ich habe Worte in dieser Rolle gelesen, die dürfen nach Recht aus keiner Kreatur Munde gehen. Hast du diese Worte gelesen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch diese? Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Nimm auf dich, schmiege dich. Wie sollte das Unsagbare zu dir sprechen, als in diesem Schauder? Spiele den Bettler. Spiele den Bettler. Schmiege dich in das Kleid, das dir zugeteilt ist. Schmiege dich. Gut, ich will's. Das Ganze wird eine lustige Kreuzerkomödie. Aber wenn das so weitergeht, werde ich mein Schnäuzdügel strapazieren müssen. Das ist unverhofft. Gewaltig schön wird mein Schauspiel. Aufgeputzt sind sie aus meinen Kisten. Ihre Augen funkeln vor Kräften. Und sie können es kaum erwarten, dass sie das Lebensspiel anfangen. Lass die Musik anheben! Dass alle, die von oben zusehen, es inne werden, was sich auf meiner Bühne vermag. Ihr Menschen, zu des Lebens Spiel erwacht, nehmt eurer Schritte jeglichen in Acht. Ihr wandelt von der Wiege Ruh auf eures Sarges Frieden zu. Der Meister vom erhabenen Thron sieht hin und wägt euch Straf und Lohn. Schon angesagt und verkündigt genug, jetzt könnten schon einmal anfangen. Es ist nicht leicht, ein Lebensspiel anzufangen, in dem jeder sich selbst spielen soll. Sicher haben die meisten Lampenfieber. Da kommt schon einer. Sieht der aber nobel aus. An diesem Platz zieht's meine Schritte. Hier bleibe ich. Der Herr steht in der Mitte. Wohin ich schaue, mir alles untertan. Herrschen ist Leben, alles sonst ein Wahn. Die Gauen und Marken kaum zu zählen, empfangen Glanz und Reichtum von Befehl. Sei mir das Herz im Herzen eingeweiht und mit erhabener Gerechtigkeit, mit Weisheit, mit Verstand und sicherer Stärke segne der Herr mein Tun und meine Werke. Dass ich mein Land zu höchstem Ziel verwalte, das Edle hoch, Gemeines niedrig halte. Eine schöne Sprache. Aber schön reden und gut spielen ist zweierlei. Oh, wer kommt denn da? Sapperlot, ist die aber schön. Das muss eine Hofdame sein. Und die andere eine Klosterfrau, oje, so jung. O schöne Welt, o aufgetane Pracht. Wie alles zu mir blitzt und äugt und lacht. Alles um mich herum hält seinen Atem an. Und dort im Hintergrund ein schöner Mann. Und wär er König, herrsche über alle. Wenn ich es will, ist das schon mein Vasalle. Die ist zu schön. Aber ein bisschen eitel ist sie schon. Hm? Die gefällt sich eben. Das tun auch viele, die nicht schön sind. Beinahe ängstigt mich der Blick in diesen Spiegel. Darf eins denn offen tragen, Gottes Siegel? Wie sollte Erdenlust den Spiegel sehen und nicht ein Todeshauch sie überwehen? Sieh auf, es lacht auf uns die ganze Welt. Uns beide herbergt nie das gleiche Zelt. Nein, bleib bei mir. Ich mag allein nicht stehen. Es will schon jemand dir zur Seite gehen. Mich anschauen darf er ja. Ich fühl, sein Auge lacht. Mich soll nur einer sehen, der sieht auch durch die Nacht. Bleib da. Man soll allein zu mir nicht treten. Mich zieht's, wo ich allein in Einsamkeit zu beten. Die ist mir fad, alleweil beten, beten, so eine junge Person. Lass sie, wenn's ihr Freude macht. Was immer auch geschieht, du bleibst bei mir. Meinst du, werde ich gesehen, der ließe noch von dir? Ich bitte nicht. Dem König gilt kein Nein, so braucht es auch kein Ja. Es muss so sein. Doch du, so weise, klar und mild, an meiner Seite hier nimm Platz, du edles Bild. Siehst du den Fels, die schöne Einsamkeit, dort zieht's mich hin. Von meiner Stadt und meinem Hof so weit, nicht gern. Doch wer kommt da? Mein tüchtiger Handelsmann. Das ist der Reiche. Man schaut's ihm völlig an, der Ring, die Kette, Sacker. Und alles hat er von mir. Ah, der Bauer ist auch schon da. Nur nicht viel hergeschaut, das wäre mir kein Ding. Gebt's mir einen Fried, dass ich mir Arbeit vorwärts bringe. Mein vielgewandter Mann. Wird deiner Gnad geruhen, was ich im Lande schuf, mit Hulden anzusehen? Du bist mir hochgeehrt. Sollst mir zur Seite stehen, du hast schon viel gewirkt. Oh, viel mehr ist vorbereitet, wenn dein erhabenes Schwert mir weiter Schutz verleiht. Der Gott der neuen Zeiten heißt Verkehr. Ihm sei dein Reich als Muster umgebaut. Der Berg durchbrochen, Bergsee aufgestaut, Kanäle binden Fluss und Fluss. So blüht dein Reich und bringt dir vollen Machtgenuss. Die Nachbarn, von so hoher Kraft bezwungen, bejubeln rasch, was wir errungen, wo nicht. So werde, was geschehen muss, zu ihrem Heile ihnen aufgedrungen. Wann die politischen Herren fein beraten, steigt der Weizen um ein paar Dukaten. Wäre auch nicht schlecht so weit. O Strafe ob der Habgier hier auf Erden. Der Tatendrang, der in dir brennt, wird rasch zu großen Taten werden, wenn ihr nicht Grenzen anerkennt. So bin auch ich. Das Wort genug will ich nicht kennen. Genug? Das ist ein niederträchtiges Wort, mit dem die Trägen ihre Faulheiten nennen. Schatzmeister bist du schon? Sei mein Minister. Und Kanzler auch. Und muss es sein, so wird dein Schwert für mich. Und muss es sein, so wird dein Schwert für mich aus seiner Scheide blitzen. Was sagst du da? Für dich? Für das, was wir besitzen. Für das, was wir besitzen. Für unsere Macht und Ehre. Das mögt der Ewige warten. Gedenk, das Edle hoch, Gemeines niedrig halten, hast du das nicht gesagt? Wie schön im Widerschein der Macht aufleucht ich vor mir selbst. Wer bist du, unbekannter Mann? Lass dich herbergen und pflegen. Mich dünkt, zu lang bist du in keinem Bett gelegen. In keinem Bett? Es geht ins 9. Jahr. Das ist der Bettler. Haben's den aber despektierlich herkriegt. Wo kommst du her? Ich weiß nicht, wo ich gestern war. Ich weiß nicht, wo ich heute hingehe. Nimm meine Gabe hin. Ich bin des Guts nur die Verweserin, denn es ist dein und aller Armen. Brauch keine Sprüch und kein Erbarmen. Zweierlei Hochmut trägt der Mensch in sich. In übermäßigem Glück und übermäßigem Leide. Der oben thront, verwirft sie beide. Die Zahl der Arbeitsscheuen wächst bedenklich an. Nicht lange mehr. Ich schaffe Arbeit her für jedermann. Ich habe Durst. Gibt's keine Tropfen Wein? So viel ihr wollt. Kommt in den Saal und schenkt euch an. Du hast gelitten Not und Weh. Nimm da und pfleg dich. Ich will nichts von der Welt. Ich stehe nicht für die Welt. Ich stehe da hier für den, der nicht ablässt, nach dir so sehnlich zu begehren, dass du mit 10-fach Eisen um dein Herz ihn doch nicht kannst vom Herzen ab dir wehren. Red, Weiber, red. Ich habe ein Weib gehabt. Der ist kein unnütz Wort aus ihrem Mund. Ist sie dahin? Da sind so ein paar Lumpen über die Grenze daherkommen. Da hat's mit ihrem Leben jählings ein Ende genommen. Die Hütten war verbrannt und die Frau halt auch. Und die Kuh dazu. Ganz still hat die Brandstadt geraucht, in einer besonderen Ruhe. Die Kinder haben sich versteckt im Wald und die Geißen in ein Dörnicht getrieben. So sind sie den Tag am Leben geblieben. Ha, an der Grenz da draußen. Ja, da ist nicht gut sein. Sind bettelarme Leute und recht ein schlechter Wein. Dort wohnen stünd mir nicht zum Sinn. Bin lieber im Landl mittendrin. Warum? Warum? Ruf dir dein inneres Licht zu Hilfe. Ist ausgangen, das Licht. Noch nicht den Tag, wo es mir die Frau erschlagen haben. Nein, später. Ich hab müssen die Kinder in einer selbstgrabenen Gruben begraben. Werden doch nicht alle auf einmal gestorben sein. Nein, nein, auf einmal sind nicht alle vier gestorben an der schandgierigen Hungerseuch. Am Mittwoch nur zwei, am Donnerstag eins und dann am Sonntag das letzte. War eine stille Leiche. Die Verwandtschaft, die Leichenträger und der Totengräber dazu, war alles nur meine Person. Und du? Du hast den Tag fleißig gebet. Ja? Du? Schön gesungen und mit Weihrauch geräuchert auch, alles nach Ordnung und heiligem Brauch. Und dicke Mauern um dich herum und eiserne Gitter vor jedem Loch, das nur sicher war. Nur recht sicher doch. Und andere? Andere, die sind vogelfrei, können Händ winden und Blut schwitzen und zwingen sich keine Hilfe herbei. Warum? Trotzigem Warum bleibt der Saphirine Gerichtshof stumm. Es hat sein müssen. Lüg nicht! Es hat nicht sein müssen, nein! Andern ist nichts passiert. Wer reich war, ist davon. Wer sich ein Pferd hat kaufen können, hat mögen der Seuche aus dem Netz rennen. Warum? Wo steht das geschrieben? Mein Fleisch und Blut hat müssen auf den Mist. Den anderen hier ist springlebendig geblieben. Wer ist dran schuld? Jetzt her mit dem Gericht, das zwischen mir und euch den Handel schlicht. Hier schrei ich um mein Recht. Dein Schrei ist Qual der Kreatur. Doch gegen wen vor irdischen Richtern willst du klagen? Was will der Mensch? Wer hat ihm Unrecht zugefügt? Gib Rede. Wir haben... Ihr habt, jawohl, ihr habt. Das ist die Red. Und ich hab nicht. Das ist, um was es geht. Natur gibt mir und euch das gleiche Recht. Ihr habt das Weib und habt das Kind und habt das Haus, den Hof und auch das Ingesind. Ihr habt zu essen und Musik zum besten Wein. Habt Überfluss an Gold und Edelstein. Das alles habt ihr. Und woher? Weil ihr's gestohlen. Bleibe in Maßen! Seht, wie tierisch auf uns starrt. Mein Kanzler? Herr, was befiehlst du? Es ziemt uns nicht, in unserer Gegenwart ein solches freches Toben zu erdulden. Wo wir auftreten, wollen wir in Hulden erkannt sein, wie es hierzulande Brauch und Art. Bedeut ihm das. Erklär ihm seine Lage. Du wärest nicht, wozu wir dich ernannt, stünd dir nicht Geist und Rede zu Gebot, wo Geist. Das Störrische zu lenken Not. Dir zu Befehl. Wie Macht und hoher Stolz noch einen Mann verschönt. Ein Mensch wie andere auch. Ein schwaches Haupt gekrönt. Und sie, die Schönste unter allen, die wie ein Strahl das ärmste Herz durchfährt, düstere Nacht in hellen Tag verklärt. Darf sie nur dir allein gefallen? Was? Schmiegt sie sich an dich? Jetzt hat's ein End. Ich brech in dein Geheg. Ein neuer Weltstand her. Nieder, Philister! Hier sind Samsons nackte Hände! Habet des Spieles Acht, in dem ihr steht, und wie sein Name euch erklang. Ich denk, du hast genug der langen Wanderschaft und dieses Knüppels, den du dir rafft, und tauschest dir dafür ein nützlich Werkzeug ein. Denn du bist klug und grad, ich merk's dir an. So kann man ehrlich mit dir reden, Mann zu Mann. Willst du mir Honig um die Lippen schmieren? Was willst du sonst? Nimm dich in Acht. Ich hab nichts zu verlieren. Doch manches denk ich zu gewinnen, genauso wie wir Werkleut alle. Er ist dein Feind, geh nicht in die Falle. Der Weltstand muss dahin. Neu werden muss die Welt. Und müsste sie zuvor in Flammenmeer und blutiger Sintflut untertauchen, so ist's das Blut und Feuer, das wir brauchen. Ordnung ist, die ihr braucht. Mit dem verfluchten Wort kommst du mir nicht. So nennt ihr die Gewalt, die uns zu Boden druckt. Was klagst du davon, Herr und Knecht? Erbe und enterbt? Gerecht und ungerecht? Das ist dir nicht von selbst zu Hirn gestiegen. Es ist ein Teil jahrtausendalter Lügen. Zerreiß, zerschlag, entwurzel alles um und um. Stoß uns dein Messer in den Rücken. dann liegt die Welt vor uns in 1000 Stücken. Du wirst rasch erkennen, deine Tat war dumm. Kannst du dich nicht von Vorurteil befreien? Vereint mit uns das Lebensspiel bezwingen? Einfügen dich in unsere festgefügten Reihen, die friedenvollen Wohlstand allen bringen? Oh, Rattenkönig, jetzt schweiß ihm ins Gesicht. Einfügen wir schuften bis ans Ende unserer Tage und sehen keine Frucht von unserer Plage. Nun? Wir stehen dir Rede. Wir gestatten dir entgegen. Mach Gebrauch. Erwidere. Teil die innere Last. Im Wort, das aus dem Herzen kommt, ist Gottes Hauch. Bist du zu stumpf, des Freundes Hand zu fassen? So bleibt dir freilich nichts, als uns zu hassen. Dann geh nur auf unseren Arbeitsstätten. Nur wie wir liegen, können wir dich betten. Ob ich gehe oder nicht, das wird sich zeigen. Sag, was du denkst. Ein hässlich böses Schweigen. Wend ab die fürchterliche Tat, zu der dies Schweigen sich zusammenpresst. Wie Donner jetzt ein Wort, ein Manifest davon sie in die Erde sausen. So mag's mir selber kalt mit deinen Pausen. Die Spannung noch nicht hoch genug, dass sie in einem Blitzschlag sich entlade. Fass dir ein Herz nur Mut, schenk ihnen keine Gnade. Wohin geht er? Am besten, er ging weit weg, wäre höchste Zeit. Ein unheimlicher Mann. Was hat er bloß im Sinn? Sicher hast du ihm etwas eingegeben. Was fällt euch ein, ich? Nie im Leben. Was willst denn du von mir? Wo stehst? Wer bist? Wer bist denn du? Damit ich dich halt grüß? Ich? Ein Bauer. Weißt nicht, was das ist? Sieh so halt ein Brotleib auf zwei Füße. Was schaust du herum? Der Hof da hinten ist dein? Ist mein. Die Wiesen da? Ist mein. Streifenfeld? Ist mein. Der Garten dort? Ist bald genug gefragt. Dich kostet ja nur ein Wort. Ich geb dir noch 10 Wörtel zu. Das Hemd am Leib ist Web aus meinigen Flachs, aus meinigen Leder sind die Schuhe. Stadel und Gatter, Dach und Fach und Wend aus meinigem Holz, zugericht mit meinen Händen. In der Weise sitze ich zwischen Hort und Bach auf meiner selbstgeschaffenen Sach. Nennst du geschaffen, was ein anderer dir geliehen? Vergissest du, durch wen der Händewerk gediehen? O Luft, von überm Bach am Wiesenrhein. Mir scheint, der schmeckt das Fleisch im Rauch von drein. Ich bin nicht landfremd, von da droben, 2 Stunden von da bin ich, vom drüberm Bach. Aha, ja, ja. Der Vater war Waldbauer, Heger dann. Ein Baum hat ihn erschlagen. Es war ein armer Mann. Könnte wohl so möglich sein. Kein Bettelarme Leid und auch nicht stark. Saure Wiesen ist geschwind kein, der magere Geist geschwind gemolken. Haben ihr Lebtag nichts geschafft. Im Sack kein Geld, im Arm kein Saft und Kraft. Wenn der Bauer Arbeit für mich hätte, im Stall, am Feld. Hab Kinderstucker 8 und schaff meine Arbeit selb. Ein Holzknecht braucht er dich. Ist deinig auch der Wald? Angeforstet ist der Hof seit der 600 Jahre. Schlagrecht ist mein. Schlagrecht. Das Weidrecht im Tal und das Fischrecht in der Ach. Bist ja mit Recht und Recht gespickt wie ein Igel gar. Wer dir was nehmen möchte. Der lossert Hoher. Schlagrecht. Hat er noch nie einen Haken gesehen? Warum schaut er sie so lange an? Weiß der Teufel, der spinnt. Was ist? Willst oder nicht, ich hab keine Zeit. Ich geb 3 Dollar Jahrlohn, ein paar Schuhe und Haus wohl auf ein Jocken noch dazu. Holz sollst du hacken, Holz für Kinder wiegen. Denk daran, wo deine Kinder liegen. Du, Bauer, wenn ich aushalt bis zum End und robbert wie ein Viech mit die zwei Händ und halt dir ordentlich wie ein Stuben dein Wald, an Sarg spendierst mir doch. 6 Bretteln halt aus deinigem Holz. Fällt nix, die kriegst. Ich schlag dir ein. Jetzt steigt das Blut dir hoch, schlagt rein. Was hast? Machst dir schon zuvor ein grimmiges Gesicht, so wie der Teufel gar beim höllischen Gericht. Gehst du den Dienst mit so einem Eifer an? Ja, dann werden wir zwei beieinander bleiben. Fest arbeiten hilft die Sorgen vertreiben. Ein guter Rat mit vollem Magen. Ihr Dieb und Schänder alle miteinander. Jetzt ist's genug. Jetzt geht's euch an den Kragen. Gib mir die Hocken zurück! Hey, da Fallott! Gib mir die Hocken zurück! Was willst du? Was schreist? Die Hocken her und fort von da, du Vagabund, abgestrafter Kerl! Was? Wer? Wer? Du! Du Dieb! Deine Rechte sind gestohlen und zu der Stund hol ich sie mir wie verlaufene Hund. Gleich kommt das erste Recht. Schlagrecht ist jetzt bei mir! Du hast die Kraft, mein Sohn. Tu's schnell! Ist niemand da? Zu Hilf! Herbei! Paul, halt mit dem Wegeschrei! Mach deine Seele fürs letzte End bereit! Jetzt kommt zum Ausgleich der uralte Streit. Verreck im Straßengraben. Hab ich nix gehabt, sollst du das Gleiche haben. Halt ein, Mörder! Halt ein! Denkt, wer euch sieht. Denkt an des Spieles Gang. Da du ein Kind warst, grausete dich kein. Willst du in sein Geschick? Schlag mich! Erschlag uns alle! Schlag zu und bring mit Angst die ganze Welt zu Falle! Trompeten drein! Jetzt ist mein Spiel dort, wo es höher nicht mehr geht! Schlag zu! Wir sind für unser End bereit. Und tritt es her mit schreckensvollen Mienen. Wo wäre das Schrecknis, das wir nicht verdienen? Du aber, thronend ob verworrenen Geschicken, du siehst zu, wie in des Unrechts Netz wir alle unaufhaltsam uns verstricken. Wie leicht wäre alles, dir mit einem Hauch zu schlichten, mit einem Fingerwink die Finsternis zu lichten. Doch dir beliebt im hocherhabenen All ein ungeheures gewähren lassen. Bist du des irdischen Spieles satt mit einem Mal, die Stunde wählst, den Schuldigen zu fassen. Du, hohes Leben über allem Leben. Du, wunderbar Gericht, das in den Dingen ruht. Sieh mich nunmehr für ihn die Hände erheben. Gnad ihm, wenn Hasserfüllte auf uns schlägt, gnad ihm. Ihm ward von deines Spieles Rollen die eine Überschwere auferlegt. Der Baum? Was für ein Baum? Den ich wie Donner schlug, der niederkrachend euch und mich begrub. Was war das? Was geschah? Wo ist das Licht? Was für ein Licht? Das aus der Krone brach. Mit einer Menschenstimme zu mir sprach. Was geschah, dass ich nicht auf euch schlug? Du tratest nah. Brach da ein Licht hervor? War das nicht des Saulus Blitz und redend Himmelslicht? Du hobst die Hände und betetest für mich? Für dich. O du mein Gott, Bist du befreit von deiner Rachelust, für die dein Bruder dir in Fäusten stöhnte? Indes dein Herz, obgleich du's nicht gewusst, unbändig die Erlösung sich ersehnte? Empfingest du in jedem Himmelsschein die ungeheuerste der Gaben? Und kannst du deinen Brüdern nun verzeihen, dass sie viel mehr als du im Leben haben? Ich neide ihnen nichts. Mich zieht's hinüber, wo die Wälder sind, dass ich umstrahlt von Himmelslicht mich selber wiederfind. Begnadigt uns nunmehr dein umgewandter Sinn. Was weiß ich, wer ihr seid? Was weiß ich, wer ich bin? Als wie von Ewigkeit ist mir der Wald bereit, da ich ein schuldlos Kind auf moosgem Stein gelegen, dort liegen und in Lust mich ganz zu Gott zu regen. O Seele, du bist je zum großen Ziel gekommen. Grab dich in Waldesgrund und blühe als ein Christ. O Ekel, pfui, o kann ein Hirn den Unsinn fassen, vertan die Manneskraft das schöpferische Hassen. Graust dich denn nicht vor dir? Ich ward hineingestellt, als Gegenspieler diesen zugesellt, denn dies ist Gottes Spiel. Wir heißen es die Welt. So ist es, Freund. Und bis das Spiel zu end, halte ich euch allesamt in meine Hände. Bleckst du so feig den Fuß, der auf dich tritt? Ich gehe meinen Weg mit ruhigem Schritt. Aus eines Engels Mund vernahm ich kluge Lehre. Von Freiheit sprach er mir und welcher Art die wäre. Ich war mein Seel nicht frei, als ich im blut'gen Drang die Hacke gegen diese schwang. Jetzt weiß ich's wohl, Freiheit ist allweil nah. Doch greifst du hart nach ihr, so ist sie jählings fern. Kaum schmiegest du dich sanft, so ist sie wieder da und weht von dir hinan bis an die Himmelstern. Geh hin und sei im Wald ein guter Geist und lobe Gott, den Herrn, der alle Wege weist. Wie einen Hirtenstab mit ruhiger Hand trage die Axt bis an den Waldesrand und wie die Glocke töne dort ihr voller Schlag und künde Herbst im Dorf und Friede reichen. Tag. Genug, das halte ich nicht mehr aus. Jetzt habe ich satt für heute. Ein reuiger Sünder ist der ärgste Graus, noch widerlicher als die frommen Leute. Meine Magd, schmück mich, wenn es nächtet, schmück mich, wenn es tagt, pflicht mir mein Haar, spiel mir um den Schuh. Ich bin die Frau, die Magd bist du, heia. Doch einmal trittst du zornig herein, die Sterne schießen schiefen Schein, der Wind wild durch den Klostergang, die Sonne geht aus, das Licht wird bang, der Boden gibt einen toten Schein. Da wirst du meine Herrin sein, o weh, und ich deine Magd, schwach und verzagt, Gott sei's geklagt. Flieg hin, Zeit, die Zeit ist noch weit. Weib. Von Sohlen bis zu Hahn. Oh weh, an mir ist unversehen ein Unheil fürchterlich geschehen. Bin ich denn keine junge Frau? An Schläfen schimmert's wie ein Grau. Oh Gott, nun seh ich's wohl, nun seh ich's wieder. Und was soll der dunkle böse Strich unter dem Schlage meiner Lider? Oh, er, der Gleiche. Und doch wieder nicht. Ein scharf und furchig etwas im Gesicht. Sein Blick erstarrt. Auch er. Matt und verbraucht. Nichts wie sein Schatten mehr. Und der? Verwandelt bis in die Gestalt, wie grau, wie stumpf und dumpf, wie jählingsalt. Nur du, wie schön bist du, wie leuchten deine Mienen, von wo sind sie mit diesem Glanz beschienen? Wohl bist auch du gealtert, doch wie der Edelstein, der alternd aushaucht eingesogenen Schein. Und doch, auch du, o herzzerfressend Leid, die Zeit, die Mörderin, die Zeit, die Zeit ist über uns mit Räubersfaust gefallen, hat schändlich missgetan an dir und mir und alle. Macht ist Ohnmacht. Das sehe ich ein und schneidet mir durch Mark und Bein. Ich kannte Zwang nicht, noch Gesetz. Doch plötzlich zwingt mich etwas jetzt. Vor alleweil, mein eigener Herr, bin ich's auf einmal nimmer mehr? Im Sturm ist wenig deine Spur. Erbarm dich deiner Kreatur. Oh, Schwäche, Bangen ohne Ruhe. Was wird aus mir in diesem Nu? Ein Zeichen. Wohin führt ihr Weg? Zu Ende gehen möge dieses Spiel. Spielmeister, komm und ruf die Spieler ab. Du, der des Königs Rolle hat, tritt ab. Dein Part ist ausgespielt. Geh von der Bühne. Wie soll ich Schattenspiel so schnell dahin? Und schien voll Wirklichkeit und Pracht und Sinn. Mein Augenwinkern, an dem sie alle hingen, Mein Aug. Bald selber liegt's bei weggeworfenen Dingen. Du Reif, du schienst ein Teil des Hauptes selbst zu sein. Nun lösest du dich leicht. Und wahrest deinen Schein. Wem lasse ich dich? Wo ist die dreimal würdige Hand, darein ich scheidend leg, dies geisterhafte Pfand? Du, heiligweise Frau, willst du mir hüten dieses Zeichen, dem höchsterkorenen einst des Reichen? Ich hab euch alle in meinem Haus. Ich zieh euch an und zieh euch aus. Mir gib's und geh und sorg dich weiter nicht. Auch das. Geh ab. Das Zögern kann nicht frommen. Dort durch das Tor. Meister überm Spiele, sieh mich kommen. Nun muss ich schwacher Knie und mitsagen, den Spieler eines Königs vor dich tragen. Sollen aus mir werden. Kein anderer hat mich so wie er geliebt. Für ihn war ich das Schönste hier auf Erden. Wo soll ich hin? Wo ist das Land, das sie mir wiedergibt? Zu mir. An meiner Seite ist ein Platz. Ich wusste längst, es muss so sein. Du meiner Wünsche, höchster Schatz. Oh Gott. Sei still, wir sind ja nicht allein. Was redest du? Weißt du nicht, was geschah? Mein Herr und deiner und von uns allen, er ist für immer fort. Komm mir nicht nach. So muss denn endlich meine Maske fallen. Was? Zu mir. Nun fass dich dieser Arm für ihn, denn ich bin wahrhaft, was er schien. Wenn er im Glanz auf goldenem Wagen stand, die Zügel lenkte diese Hand. Ich war's, der Macht durch Goldeswert ihm schenkte. Ich war's, der Arm und Reich für seine Zwecke lenkte. Nun liegt's an mir, was von ihm bleibt zu erben. Und so auch dich. Der Rest sind Scherben. Oh, Schwester, nimm dich meiner an! Schütz mich vor diesem ungeheuren Mann! Steigt dir die Scham nicht in die Wangen? Nahst du dem Ende mit so schwerer Schuld? Lass mich in Frieden, Weib, mit deinem Bangen. Tritt aus dem Weg, sonst reißt mir die Geduld. Du Schöne, tritt jetzt von der Bühne. Dein Spiel ist schon zu Ende. Zu Ende? Weh mir. Bei dir. Schütz mich, nicht ganz vergehen. Ich hasse dich. Erfass ein mächtig Wort. Es trägt dich wie mit Flügeln fort. Was für ein Wort? Ich bin bei euch. Sprichst du mit mir? Bist du bei mir? Ich spreche mit dir. Geh du mit ihr. Auch deine Zeit ist um. Ich gehe mit dir. Sag jetzt das Wort. Sag immerfort das Wort bei mir. Bei mir. Gib deinen Spiegel her. Dort, wo du hingehst, brauchst du nicht mehr. Und du dein Kreuz. Nimm hin. In jenen Reichen strahlt Wesenheit. Da braucht's kein Zeichen. Sprich du für uns. O du, dessen Namen ich vor Zittern jetzt nicht nenne, gib ohne Grenzen mir, damit ich dich erkenne. Ich bin das Nichts und hab an allem Not. Gib deinem Nichts von deinem All im Tod. Du hast die Nacht mit 1000 Sonnensternen hell beschienen, der du auch mich dereinst aus Nacht gemacht. Verkläre mich, auch wenn ich nicht vermocht, es zu verdienen. Amen. Abtreten, du! Dein Spiel ist aus. Du dort, tritt ab! Hat, den meinst, den im Wald da drin. Dem möchtest was schaffen, das hast du im Sinn. Ja, mein, drin ist er schon. Man hört ihn öfter wohl. Holzschlagen hört man, ab und zu auch singen. Jetzt hab ich schon recht lang nicht gehört. Sollte ich ihm leicht die Botschaft bringen? Möchtest, dass ich hingehe? Und dir'n außerhol. Die Botschaft bringe ich jedem selber. Selm? Ja, der verschlürft sich so im Wald hinein, den Viechern noch, weil er's halt alleweil kuriert und spaßig gar mit ihnen disputiert. Hey, du! Der wird doch nicht taub geworden sein. Dich meine ich. Du tritt ab. Dein Erdgeschäft ist aus. Ich? Beileib nicht, war nicht aus. Ich hab nur zu tun. Sind müßige Leute noch genug, die oben stehen? Da schau dazu. Du gehst jetzt. Dann der andere. Ich hab keine Zeit. Oh, nicht umfallen unter diesem Blick. Stehen, aufrecht stehen. Es geht vorbei. Mein Ich, jetzt sehe ich's, groß bis an die Sterne. Und dort zergeht's, zerrinnt's, in grauenhafter Ferne. Jetzt wird es klein, ganz grässlich klein, und fällt um Feld, fällt wie ein Stein. Wohin denn aus der Welt, wohin? Wohin denn noch? Oh, Wirbel ohne Gnade! Genug! Nun, Bauer. Häufig viel ist geschaffen, bevor der Schnee kommt. Und ich spüre schon. Laubstreuen muss einer. Nein. Du musst in dein Grab. Aus ist das Bauernspiel. Es ist soweit. Hab allweil gemeint, es kommt eine Endelzeit. Ausrosten, zubersitzen auf der Bank, dass ich mein Herrgott noch für alles Dank und Reue erweck für meine Schlechtigkeit. Jetzt reiß mich so dahin, du lässt dann ja keine Zeit! Du hattest Zeit genug, ein ganzes Leben lang. Ja, hast recht. Und nie war mir so bang. Jetzt tut's mir grein, dass mich so wenig greit. Geschafft hab ich viel. Bett hab ich nicht recht viel. Nimm heut der Meister vorlieb mit dem Gespiel. Ganz gut hat er seinen Abgang gemacht, der Bauer. Jetzt fort mit dir. Und du, komm aus dem Wald hervor. Tritt ab wie alle durch des Grabes Tor. Geh fort. Flieg du zurück in Wald. Schnell. Hier bist du nicht an deiner rechten Stelle. Hier sind die Menschen. Hier bin ich. Wer bist denn du? Ah, du nimmst mich jetzt mit zu dieser Stund. da. Ich küsse den weichen Erdengrund, der mich jetzt aufnehmen wird zu kurzer Ruhe. Dann stehe ich auf in einem Nu. Ich bin schon alt und voll Ungeduld. Komm, du, erweis mir deine große Huld. Zuerst soll dieser gehen, wie ich befahl. Oh, bodenloser Abgrund von Verderben. Oh, uferloses Meer von Qual. Du, komm, mein Bruder, komm doch. Es geht sterben. Angst. Angst. Wovor denn? Vor dem Gesicht. Komm, an mir empor dich richt. Wer bist du? Dein Bruder doch. Wie? Woher kommst du? Oh, nicht von weit. Dort aus dem Wald. Ich lag auf meiner Blätterstreu. Da rief's mit Macht nach mir. Was ängstet dich? Auch du bist ja gerufen. Komm, Bruder. Bei dir ist Kraft. Ich habe stets die Kraft gesucht. Kraft. Herrlich Wort. Gesegnet sei dir Mund, der uns daran gemahnt in dieser letzten Stund. Kraft sei bei dir, dass sie mit männlich starker Reue dich Sterbenden bis in dein Mark erneue. Durchschau dies Gaukelspiel und lass uns zeigen, alles war Requisit und nichts bleibt uns zu eigen. Hat diese schauerliche Finsternis kein Ende? Ich sehe ein Licht. Komm. Gib mir deine Hände. Bald sind wir dort, wo wir als Spielgesellen uns bloß und abgeschminkt vor unserem Meister stellen. Sagen. O Freude! O grässliches Bann! O nahes Gericht! O frohes Verlangen! O wachsendes Licht! O Harren! O Zagen! O Blitzen des Tagen! Wollt ihr noch immer nicht schweigen, ihr Toten? So fahr meiner Verwesung grüner Sturm an euch und wirble euch elende Schatten dahin, dass ihr ihm tausend nicht zerstäubet! Ja. Tritt weg, Welt, denn deinen Auftrag hast du erfüllt und dein Meister ist mit dir zufrieden. Die aber sind dir nicht mehr untergeben. Es sind Seelen, unzerstörbar, durch das Siegel ihrer geistigen Wesenheit, das er ihnen verliehen hat. Daran rühren deine Stürme nicht. Du bist entlassen. Gut, wie ihr wollt, dann will ich kurz mich fassen. Wenn ihr mich wieder braucht, ruft mich, ihr findet mich in allen Gassen. Auch an Gewändern fehlt es nicht, für arm und reich, für kluge und für Narren, ob schön, ob hässlich sein Gesicht. Ein jeder hat sein Kleid in meinem Karren. Und nun zu euch. Du, dem des Bettlers Rolle war, dein Spiel vor deinen Spielgefährten allen, hat unser Meister wohlgefallen. So tritt in den Palast und sei von ihm bedankt und brich mit ihm das Brot, vor dem die Hölle bangt. Nächst ihm hast Weisheit du im Spiel bestanden, doch deine Rolle war die minderschwere. Nächst ihm sei dir des Spieles Preis und Ehre. Diese hier, die ängstlich stehen und zittern, beinahe vergehend Höll und Himmel wittern. Reich ihnen, Wesen hoher Werke, mit deiner Hand ein wenig deiner Stärke. Nicht ihm! Ihm nie? Oh, sprich nicht aus das fürchterliche Wort, das keine Gnade kennt, nicht hier noch dort. Oh, sag nicht nie! Er harre, bis sein dumpfes Streben dereinst ihm gnadenvoll vergeben. Und nun hinauf, vor Meisters Angesicht, bereitet euch auf ungeheures Licht.